Erster, dies ist ein Lied von David für den Musikleiter. Zweiter, Männer sagten zu Saul, David versteckt sich bei uns. Dritter, Gott, hilf mir. Du bist stark. Bitte höre mein Gebet. Vierter, böse Menschen greifen mich an. Sie denken nicht an Gott. Fünfter, Gott ist mein Helfer. Der Herr macht mich stark. Sechster, meine Feinde bekommen Strafe. Gott ist treu und hilft mir. Siebter, ich bringe dem Herrn ein Geschenk. Sein Name ist gut. Achter, Gott rettet mich aus der Not. Meine Feinde verlieren. Neunter, ich danke Gott für seine große Hilfe.